Abschnitt 4 aus Armadale, dritter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel, Teil 1. Als Alan zu Hause anlangte, wurden ihm zwei Aufträge ausgerichtet. Der eine war von Midwinter hinterlassen worden. Er sei zu einem langen Spaziergang ausgegangen und Mr. Armadale möge sich nicht beunruhigen, wenn er erst spät wieder heimkehrte. Der zweite, von einem Manne aus Mr. Pedgifts Büro, der nach Verabredung erschienen war, während sich die beiden Herren beim Major befanden. Mr. Bashwoods Empfehlung, und er werde sich die Ehre geben, Mr. Armadale im Verlaufe des Abends nochmals seine Aufwartung zu machen. Gegen 5 Uhr kam Midwinter bleich und schweigsam heim. Alan beeilte sich, ihm zu versichern, dass sein Friede mit dem Parkhäuschen geschlossen sei, und erwähnte dann, um das Thema zu wechseln, des Besuchs von Mr. Bashwood. Midwinter war aber entweder so zerstreut oder so erschöpft, dass er sich kaum des Namens zu entsinnen schien. Alan musste ihn deshalb daran erinnern, dass Mr. Bashwood jener ältliche Schreiber sei, den Mr. Pedgift ihm zur Orientierung in seinen Verwalterpflichten gesandt habe. Er hörte zu, ohne etwas zu bemerken, und begab sich dann auf sein Zimmer, um bis zur Tischzeit zu ruhen. Auf sich allein angewiesen, ging Alan in die Bibliothek, um zu versuchen, ob er sich nicht mit einem Buche die Zeit vertreiben könne. Er nahm viele Bände von den Brettern herab und stellte einige wieder an ihre Plätze. Doch dabei blieb es. Auf irgendeine geheimnisvolle Weise drängte sich Miss Milroy zwischen den Leser und seine Bücher. Ihre steife Verbeugung und ihre ungnädigen letzten Worte wollten Alan nicht aus dem Sinne kommen, so sehr er sich auch bemühte, sie zu vergessen. Von Stunde zu Stunde ward sein Verlangen, den verlorenen Platz in ihrer Gunst wieder zu gewinnen, immer heftiger. Heute noch einmal einen Besuch im Parkhäuschen zu machen und sie zu fragen, ob er so unglücklich gewesen, sie zu beleidigen, war unmöglich. Die Frage mit der notwendigen Zartheit schriftlich zu tun, erwies sich, nachdem er das Experiment versucht, als eine weit über seine literarischen Fähigkeiten hinausgehende Aufgabe. Nachdem er ein paar Mal mit der Feder im Munde im Zimmer auf und ab gegangen war, entschied er sich für den diplomatischen Weg, der in diesem Falle zufällig zugleich der leichteste war, an Miss Milroy zu schreiben, als wenn gar nichts vorgefallen sei, und seine Staffel in ihrer Gunst nach der Antwort zu bemessen, die sie ihm zurücksenden würde. Eine Einladung irgendeiner Art, die natürlich auch ihren Vater mit einschloss, obgleich unmittelbar an sie selbst gerichtet, war offenbar das Rechte, um eine schriftliche Antwort von ihr zu erzwingen. Doch hier erhob sich die Schwierigkeit, welche Art von Einladung dies sein solle. An einen Ball war bei seiner gegenwärtigen Stellung zu den benachbarten Familien nicht zu denken. Eine Mittagsgesellschaft lag, da sich keine unentbehrliche ältliche Dame im Hause befand, um Miss Milroy zu empfangen, Mrs. Gripper ausgenommen, die sie doch nur in der Küche empfangen konnte, ebenfalls außer Frage. Welche Art von Einladung also konnte es sein? Niemals blöde, wenn er Beistandes bedurfte, diesen rechts und links und in allen Richtungen zu suchen, zog Alan, da er sich am Ende seiner eigenen Hilfsmittel sah, ganz ruhig die Klingel und verblüffte den darauf erscheinenden Diener durch die Frage, wie die frühere Familie zu Thorpe Ambrose sich zu amüsieren und welche Einladungen sie an ihre Bekannten ergehen zu lassen pflegte. »Die Familie machte es wie die anderen Gutsherrschaften, Sir«, sagte der Mann, seinen Herrn in äußerster Verblüffung anstierend. »Sie gab Mittagsgesellschaften und Bälle, und im schönen Sommerwetter wie jetzt hatte sie zuweilen Gartengesellschaften und Picknicks.« »Das ist's«, rief Alan, »ein Picknick ist genau das, was ihr Vergnügen machen wird. Richard, du bist ein unschätzbarer Mensch, du kannst dich jetzt wieder hinabbegeben.« Richard zog sich ganz verwundert zurück und Richards Herr ergriff die Feder. »Liebe Miss Milroy, seit ich Sie verlassen, ist es mir plötzlich eingefallen, dass wir ein Picknick arrangieren sollten. Nach so langer Einsperrung in Mrs. Milroys Krankenzimmer kann nichts besser für Sie sein als etwas Abwechslung und Vergnügen. Ein gutes Aufrütteln würde ich es nennen, wenn ich nicht an eine junge Dame schriebe. Ein Picknick ist eine Abwechslung und, wenn der Wein gut ist, auch ein Vergnügen. Wollen Sie den Herrn Major fragen, ob er mit diesem Picknick einverstanden ist und mitkommen will? Und falls Sie Bekannte in der Umgegend haben, die an einem Picknick Freude finden, bitte laden Sie dieselben ebenfalls ein, denn ich selbst habe keine Bekannten. Es soll Ihr Picknick sein, aber ich will für alles sorgen und alle mitnehmen. Sie sollen den Tag bestimmen und den Ort zum Picknick wählen. Ich habe mein ganzes Herz an dieses Picknick gehangen. Immer der Ihre Alan Armadale. Den Brief, ehe er ihn versiegelte, noch einmal überlesen, musste Alan sich diesmal offen eingestehen, dass der Stil nicht ganz tadellos sei. »Das Wort Picknick kommt etwas zu oft darin vor«, sagte er, »doch einerlei. Wenn ihr die Idee gefällt, wird sie sich daran nicht stoßen.« Er sandte den Brief auf der Stelle ab und gab dem Boten strengen Befehl, auf die Antwort zu warten. In einer halben Stunde war dieselbe da, auf parfümiertem Papier, ohne eine radierte Stelle, lieblich duftend und lieblich anzuschauen. Das Bekenntnis der nackten Wahrheit ist eins von denen, gegen die das angeborene Zartgefühl des Frauensinnes sich instinktmäßig zu empören scheint. Noch nie waren die wahren Gedanken geschickter verborgen als jetzt durch Alans schöne Korrespondentin. Machiavelli selbst hätte aus Milroys Briefe nun und nimmermehr argwöhnen können, dass sie ihr gereiztes Benehmen gegen den jungen Squire, so wie dieser nur den Rücken gewendet, schon von Herzen bereut hatte und hoch entzückt gewesen war, als ihr seine Einladung zukam. Ihr Brief war die Komposition einer musterhaften jungen Dame, deren Gefühle alle unter väterlichem Schloss und Riegel gehalten und je nach den Umständen bei Gelegenheit wohl überlegt aufgetischt werden. Papa erschien ebenso oft in Miss Milroys Antwort, wie Picknick in Alans Einladung vorgekommen war. Papa habe mit Mr. Armadale an rücksichtsvoller Güte gewetteifert, indem er auch er daran gedacht, ihr ein wenig Abwechslung und Vergnügen zu verschaffen und sich deshalb erboten, seine gewohnte ruhige Lebensweise zu unterbrechen und an dem Picknick teilzunehmen. Sie nehme deshalb mit Papas Einwilligung Mr. Armadales Vorschlag mit Vergnügen an und auf Papas Rat werde sie von Mr. Armadales Güte Gebrauch machen und zwei Bekannte, die sich kürzlich in Thorpe Ambrose niedergelassen, eine Witwe und ihren Sohn, einen ordinierten Geistlichen von schwächlicher Gesundheit, dazu einladen. Wenn Mr. Armadale der nächste Dienstag gelegen sei, so werde dieser Tag dem Papa ebenfalls passen, da dieser bis dahin mit Ausbesserungen an seiner Uhr beschäftigt sei. Das Übrige wolle sie auf Papas Rat gänzlich Mr. Armadale überlassen und verbleibe inzwischen mit Papas Empfehlung Mr. Armadales aufrichtige Eleanor Milroy. Wer hätte sich jemals gedacht, dass die Schreiberin dieses Briefes vor Freude hoch aufgesprungen war, als Alans Einladung kam? Wer hätte geahnt, dass bereits unter dem heutigen Datum Folgendes in Miss Milroys Tagebuche eingetragen stand? »Ich habe den herzlichsten, liebsten Brief von ich weiß wohl wem erhalten. Ich will nie wieder unfreundlich gegen ihn sein, solange ich lebe.« Alan seinerseits war entzückt über den Erfolg seines Manövers. Miss Milroy hatte seine Einladung angenommen, folglich fühlte sie sich nicht von ihm beleidigt. Eine Erwähnung des Briefwechsels schwebte ihm auf der Zunge, als er mit seinem Freunde bei Tische zusammentraf. Aber es lag in Midwinters Gesicht und Wesen etwas, das selbst für Alan deutlich genug sichtbar, ihn zu warten mahnte, ehe er den peinlichen Gegenstand ihres Besuchs im Parkhäuschen wieder zur Sprache brächte. Wie in stillschweigender Übereinkunft mieden sie in ihrem Gespräche alles, was sich auf Thorpe Ambrose bezog, selbst des Besuchs von Mr. Bashwood erwähnten sie nicht, der für den Abend bevorstand. Während der ganzen Mahlzeit versenkten sie sich vielmehr in das alte, endlose Thema von ehedem über Schiffe und Segelfahrten. Die beiden jungen Leute hatten länger als gewöhnlich bei Tische gesessen. Wie sie mit ihren Zigarren in den Garten hinausgingen, fiel das Sommerzwielicht grau und trübe auf Rasen und Blumenbeet und verengerte allmählich den sanft schwindenden Kreis ihres Horizonts. Der Tau fiel reichlich und nach wenigen Minuten Weilens im Garten begaben sie sich auf den trockenen Platz der Auffahrt vor dem Hause zurück. Eben waren sie hart an der Biegung, die in das Gebüsch führte, als plötzlich eine leise auftretende schwarze Gestalt hinter dem Laube hervor zu ihnen herausglitt. Ein Schatten, der sich dunkel durch das undeutliche Abendlicht bewegte. Midwinter fuhr beim Anblicke der Erscheinung zurück und selbst die weniger zarten Nerven seines Freundes waren für den Augenblick erschüttert. »Wer zum Teufel seid ihr?« rief Alan. Die Gestalt entblößte ihr Haupt und trat langsam einen Schritt näher. Midwinter kam seinerseits einen Schritt weiter heran und betrachtete sie scharf. Es war der Mann mit den schüchternen Manieren und in den Trauerkleidern, den er an der Stelle, wo die drei Wege zusammenstießen, um den Weg nach Thorpe Ambrose gefragt hatte. »Wer seid ihr?« wiederholte Alan. »Ich bitte demütigst um Verzeihung, Sir«, antwortete der Fremde mit unsicherer Stimme, während er verlegen wieder zurücktrat. »Die Bedienten sagten mir, ich werde Mr. Armadale...« »Was, sind Sie Mr. Bashwood?« »Ja, wenn Sie es erlauben, Sir.« »Ich bitte um Entschuldigung, Sie so barsch angeredet zu haben«, sagte Alan, »aber die Wahrheit zu gestehen, Sie haben mich ein wenig erschreckt. Mein Name ist Armadale, bitte bedecken Sie sich, und dies ist mein Freund Mr. Midwinter, der Ihren Beistand im Verwaltungsbüro bedarf.« »Es bedarf kaum des Vorstellens für uns«, sagte Midwinter. »Ich begegnete Mr. Bashwood vor wenigen Tagen auf dem Spaziergange, und er hatte die Freundlichkeit, mich zurechtzuweisen, da ich meinen Weg verloren hatte.« »Setzen Sie Ihren Hut auf«, wiederholte Alan, da Mr. Bashwood noch immer unbedeckten Hauptes dastand und sich sprachlos bald gegen den einen, bald gegen den anderen der beiden jungen Männer verbeugte. »Mein guter Herr, setzen Sie Ihren Hut auf und lassen Sie uns zusammen nach dem Hause zurückgehen.« »Verzeihen Sie mir die Bemerkung«, fügte Alan hinzu, als der Mann aus reiner nervöser Unbehülflichkeit seinen Hut fallen ließ, anstatt mit demselben seinen Kopf zu bedecken. »Aber Sie scheinen ein wenig angegriffen zu sein. Ein gutes Glas Wein kann Ihnen nicht schaden, ehe Sie sich mit meinem Freunde ans Geschäft machen.« »Wo ungefähr trafst du Mr. Bashwood, als du dich verirrt hattest?« »Ich kenne die Gegend zu wenig, um dieses zu wissen. Ich muss dich deshalb an Mr. Bashwood verweisen«, antwortete Midwinter. »Kommen Sie, erzählen Sie uns, wo es war«, sagte Alan, etwas allzu direkt versuchend, dem Manne seine Unbefangenheit wiederzugeben, während sie alle drei zum Hause zurückgingen. Das Maß von Mr. Bashwoods angeborener Schüchternheit schien durch Alans laute Stimme und unumwundenes Ersuchen bis an den Rand gefüllt zu sein. Mit demselben schwachen Wortstrome floss es über, mit dem er Midwinter überflutet, als sie einander zum ersten Mal begegnet waren. »Es war auf dem Wege, Sir«, begann er, sich abwechselnd an Alan, den er Sir, und Midwinter wendend, welchen er beim Namen nannte, »ich meine, auf dem Wege nach Little Jellbeck. Ein sonderbarer Name, Mr. Midwinter, und ein sonderbarer Ort. Ich spreche nicht vom Dorf, ich spreche von der Umgegend. Ich bitte um Vergebung, ich meinte die Breiten weiter drüben. Sie haben vielleicht von den Norfolker Breiten gehört, Sir? Was man anderswo in England Seen nennt, nennen die Leute hier Breiten. Die Breiten sind sehr zahlreich. Ich denke, sie wären wohl der Mühe eines Besuchs wert. Sie würden die erste derselben gesehen haben, Mr. Midwinter, wenn Sie von der Stelle, an der ich die Ehre hatte, Ihnen zu begegnen, ein paar Meilen weitergegangen wären. Außerordentlich zahlreich, die Breiten, Sir, zwischen hier und dem Meere gelegen. Ungefähr 3 Meilen von letzteren, Mr. Midwinter, ungefähr 3 Meilen. Meistens seicht, Sir, und durch Flüsse miteinander verbunden. Sehr schön, einsam. Eine ganz wässerige Gegend, Mr. Midwinter, eine Gegend ganz für sich sozusagen. Es werden zuweilen Partien dahin gemacht, Sir. Vergnügungspartien zu Nachen. Es ist ein wahres kleines Netz von Seen oder vielleicht ja wohl richtiger gesprochen von Teichen. Im kalten Wetter ist dort gute Jagd. Wildes Geflügel ist da überaus zahlreich, ja. Die Breiten würden sich eines Besuchs verlohnen, Mr. Midwinter, wenn Sie das nächste Mal einen Spaziergang nach jener Richtung hin machen. Die Entfernung von hier nach Little Jill Beck und dann vom Little Jill Beck nach der Gödlerbreite, welche die erste ist, zu der man kommt, ist im Ganzen nicht mehr als... In seinem rein nervösen Unvermögen ein Ende zu finden, würde er den ganzen Abend von den Norfolker Breiten gesprochen haben, wäre nicht der eine seiner Zuhörer ihm ohne alle Umstände ins Wort gefallen, ehe er seine Periode schließen konnte. »Kann man von hier aus die Hin- und Herfahrt nach den Breiten bequem in einem Tage machen?« fragte Ellen, überzeugt, dass in diesem Falle der Ort für das Picknick gefunden war. »Oh ja, Sir, eine hübsche, bequeme Fahrt, eine sehr bequeme Fahrt von diesem schönen Orte aus.« Ende von Abschnitt 4. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 18. Oktober 2023.